kannst die Welt durchwandern, vom Berg hinab ins Tal. Von einem Ort zum anderen, eins findest du überall. Und hältst du dich irgendwo auf, so kommst du ganz sicher bald drauf. Von Lililililililiebe singt doch jede Amsel im Baum. Von Lililililililiebe schwärmt noch jeder Zeih sich im Traum. Von Lililililililiebe, da flüstern die Blumen sich zu. Vor Lililililililiebe kommt niemals die Welt doch zur Ruh. Auch du träumst von zärtlichen Küssen, von süßen, das weiß ich genau. Von Lililililililiebe schwärmt doch jede reizende, süße, entzückende, kleine, berückende Frau. Ist schüchtern ein Verliebter, dann hat das ziemlich schwer. Sein Liebessprüchlein übt er und kann's dann doch nicht mehr. Und stottert er bleichen Gesichts, bei dem Lied da merkt man fast nichts. Von Lililililililiebe singt doch jede Amsel im Baum. Von Lililililililiebe schwärmt noch jeder Zeih sich im Traum. Von Lililililililiebe, da flüstern die Blumen sich zu. Vor Lililililililiebe kommt niemals die Welt doch zur Ruh. Auch du träumst von zärtlichen Küssen, von süßen, das weiß ich genau. Von Lililililililililiebe schwärmt doch jede reizende, süße, entzückende, kleine, berückende Frau. Auch du träumst von zärtlichen Küssen, von süßen, ja, das weiß ich genau. Von Lililililililiebe schwärmt doch jede reizende, süße, entzückende, kleine, berückende Frau.